Ein deutsches Märchen. Das Schloss auf dem Meeresgrund. Es war einmal eine kleine Insel von Seemännern und Fischern, die von König Mandrin regiert wurden. Das Volk dieses Königreichs wäre das glücklichste Volk der Welt gewesen. Hätte es nicht einen großen Feind gehabt. Das Boot! Das darf nicht sein! Es ist der Prinz des Schlosses auf dem Meeresgrund. Was hat er davon, wenn er uns immer so sehr plagt? Schnell, ruder ans Land! Beeil dich! Ah, scheint, als hätte mein Netz einen wirklich großen Fisch gefangen. Was ist das? Aha! Rette sich, wer kann! Es ist wieder eines der Monster des bösen Wasserprinzen! Vergangene Woche hat der Wasserprinz unsere Boote 5-mal angegriffen, Eure Hoheit. Eure Hoheit, alle unsere Versuche, ihn zu finden und zu bekämpfen, sind gescheitert. Keine Sorge, Vater, ich finde und bekämpfe ihn. Ich werde alle Bücher über seine Magie lesen und wenn ich groß bin, werde ich uns rächen für all den Kummer, den er uns beschert hat. Der kleine Prinz war so entschlossen, gegen den bösen Wasserprinzen zu kämpfen und ihn zu besiegen, dass der Wasserprinz anfing, Angst zu bekommen. Ein paar Tage später war der kleine Prinz auf einer Bootsfahrt, als der Wasserprinz solche Wellen im Wasser entstehen ließ, dass das Boot des Prinzen sank. Während er den anderen kleinen Jungen erlaubte, nach oben an die Wasseroberfläche zu schwimmen, hielt er den Prinzen fest und zog ihn in seinen Palast. Das ganze Königreich war entsetzt darüber, dass ihr Prinz entführt worden war. Alle waren tief verzweifelt. Wird es immer so weitergehen? Müssen wir ohne eigenes Verschulden unter dem bösen Wasserprinzen leiden? Wir haben ihm nie etwas angetan. Wir wollen nur friedlich auf unserer schönen Insel leben. Warum freut sich der Wasserprinz so daran, uns Leid zuzufügen? Er hat Angst, denn er glaubt wirklich, wenn der Prinz groß ist, wird er ihn besiegen. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, den Wasserprinzen zu besiegen, Onkel? Wie schaffst du es nur, immer so positiv zu sein, Merlina? Wer findet heraus, wie man den bösen Wasserprinzen besiegt? Ich wünschte, ich könnte es. Aber keine Sorge, Onkel. Die Natur findet immer einen Weg, denen zu helfen, die noch nie jemanden verletzt haben. Und auch, der Wasserprinz ist gar nicht so böse. Wie kannst du das sagen, Merlina, nach all dem, was er getan hat? Nun, alles, was er getan hat, ist, unsere Boote zu kentern und uns mit seinen Monstern zu erschrecken. Aber er hat uns noch nie wirklich Schaden zugefügt. Ich meine, wir Inselbewohner sind so an Wasser gewöhnt, dass wir wie Fische stundenlang im Wasser bleiben können. Was auch immer der Wasserprinz tut, er schreckt uns nur und stört uns, aber es tut uns nicht wirklich weh oder schadet uns in irgendeiner Weise. Ich bin sicher, dass auch unser Prinz bei ihm in Sicherheit ist. Ich denke, der Wasserprinz ist nur einsam. Ich wünschte, wir könnten ihn einfach finden und mit ihm reden. Nur Merlina kann das Gute im bösen Wasserprinzen sehen. Wahrlich, dein Mitgefühl ist unübertroffen. Der oberste Weise des Königreichs hatte sich in seine Höhle eingeschlossen. Er studierte alle Texte und Bücher der Magie, um einen Weg zu finden, den bösen Wasserprinzen zu besiegen. Endlich fand er die Antwort. Er verließ seine Höhle und ging ohne ein Wort an jemanden zu richten zum Haus von Merlina. Der oberste Weise erreichte Merlinas Haus. Ihr Vater, Bootsmann Rivan, war da. Rivan war überrascht, den obersten Weisen selbst an seiner Tür zu sehen. Der oberste Weise persönlich, treten Sie ein, mein Herr. Was kann ich, armer Mann, für Sie tun, mein Herr? Ich möchte mit dir über deine Tochter Merlina sprechen. Sie muss unseren Prinzen retten. Nun, sie ist nur ein kleines Mädchen, Herr. Wie wird sie den Palast des bösen Wasserprinzen finden, wenn nicht einmal die Armee des Königs es konnte? Ich habe die Legenden des Wasserprinzen seit langer Zeit studiert. Er lebt von der Energie, der Angst und des Sadismus. Und wir brauchen eine Person wie deine Tochter, um ihn zu besiegen. Ich verstehe nicht, Herr. Lasse mich drei Dinge über deine Tochter fragen. Eins, hat Merlina jemals ein Wesen verletzt? Niemals. Ich glaube, dass es weder Mann noch Frau, Kind, Tier oder Pflanze gibt, die behaupten könnten, dass meine Merlina sie je verletzt hat. Tatsächlich denkt sie, dass selbst der Wasserprinz nicht böse, sondern nur ängstlich und einsam ist. Ausgezeichnet! Frage 2. Glaubt Merlina an die Kraft der Güte und der Hoffnung? Oh ja! Sie sagt immer, die Natur hilft jedem, der anderen keinen Schaden zufügt. Sie ist sicher, dass es einen Weg gibt, unseren Prinzen zurückzuholen. Perfekt! Und Frage 3. Hast du jemals gesehen, dass Merlina Angst hatte? Ich glaube nicht. Da sie der Natur und den Menschen vertraut, hat sie vor nichts Angst. Außerdem spricht sie immer nur die Wahrheit, damit sie nichts zu befürchten hat. Ruf sie! Sehr gut. Merlina, Merlina, komm her, Kind! Ja, Vater. Oh, guten Tag, mein Herr. Guten Tag, Merlina. Wirst du unseren kleinen Prinzen retten? Herr, das wäre eine Ehre. Aber der Wasserprinz ist da unter dem Meer. Wenn der Wasserprinz uns wirklich Böses wollte, hätte er dies auf verheerende Weise getan. Ich glaube wirklich, dass er nur Angst hat und einsam ist. Und wovor sollte ich Angst haben? Ich kenne das Meer und die Lebewesen darin sind meine Freunde. Oh, dann ist es entschieden. Du musst gehen und unseren kleinen Prinzen hierher zurückbringen. Natürlich, Herr. Aber wie? Das weiß ich nicht. Aber wenn du erst einmal im Wasser bist, zeigen dir Mitgefühl, Güte und Furchtlosigkeit sicherlich den Weg. So stand am nächsten Tag das gesamte Königreich am Strand, als Merlina furchtlos ins Meer tauchte, um ihren kleinen Prinzen zu finden. Bald erreichte sie den Palast des Wasserprinzen. Das erste Tor des Palastes bestand aus seinen Steinen und wurde von zwei Riesen bewacht. Sie sahen Merlina und hielten sie auf. Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Merlina und komme aus dem Inselreich oben. Ich bin hergekommen, um unseren Prinzen zu retten. Merlina hatte nie etwas anderes als die Wahrheit gesagt. Aber die Riesen konnten das nicht glauben, dass der Inselkönig ein kleines Mädchen schicken würde, um seinen kostbaren Sohn zu retten. Sie dachten auch nicht, dass ein kleines Mädchen ihren Wasserprinzen Schaden zufügen konnte, wenn die Armeen des Inselkönigs gescheitert waren. Also lachten sie und ließen sie durch. Das nächste Tor war eine riesige Wasserblase. Merlina konnte durch sie hindurch jetzt einen Palast sehen. Der Palast war wie aus Wasserblasen gemacht. Nur diese Bläschen hatten die Form langer Mauern, hoher Türme und Säulen, die durch das Blasentor geschützt waren. Als Merlina sie berührte, verschluckte die Blase sie. Jeder hätte Angst gehabt, in der Blase gefangen zu sein, aber Merlinas Glaube war unberührt. Das Wasser und die Blasen wurden von der Natur geschaffen und die Natur hilft immer denen, die niemals jemanden Schaden zufügten. Als Merlina diese Worte von allem Glauben und aller Überzeugung ihres Herzens sagte, platzte die Blase und mit ihr begann auch der gesamte Palast zu implodieren. Der Wasserprinz hatte Angst, die Türme und Säulen seines Palastes fallen zu sehen. Merlina schwamm zu ihm. Der Wasserprinz begann zu fliehen. Er hätte nie gedacht, dass sein magischer Palast zerstört werden würde. Noch, dass ein kleines Mädchen an einem Riesen vorbeikäme. Doch bevor er entwischen konnte, rief Melina ihm freundlich zu. Wasserprinz, bitte lauf nicht weg. Wir können Freunde sein, weißt du? Freunde? Hast du keine Angst? Im Moment denke ich, du hast Angst vor mir. Aber ich weiß, dass du nicht böse bist. Wenn du wirklich Böses wolltest, hättest du unseren Prinzen wehgetan. Du denkst, ich bin nicht böse? Auch nachdem ich so gemein zu deinem Volk war? Ich denke, du bist einfach nur einsam. Richtig? Du suchst Freunde. Aber wer will mit mir befreundet sein? Alle denken, ich bin böse. Komm mit mir. Sieh die schöne Welt oben. Niemand auf der Insel wird dir Schaden zufügen. Versprochen. Niemand hat je versucht, den Grund zu verstehen, warum ich mich so verhalte, wie ich es tue. Du bist die erste Person, die mir die Hand der Güte entgegenstreckt. Siehst du, wenn jemand nicht nett zu dir ist, kann es gut sein, dass er nur einsam ist und nicht weiß, wie man freundlich ist. Versuch, sie zu erreichen, so wie Melina den Wasserprinzen erreicht hat. Und genauso wie Melina glaubte, Mutter Natur helfe allen, die anderen nie Schaden zufügten, das machte sie furchtlos. Glaub daran, dass dir, wenn du gut bist, am Ende auch gute Dinge passieren werden. Versuch zu verstehen, warum sich eine Person auf eine bestimmte Weise verhält, anstatt sie zu hassen oder Angst zu haben. Die Welt braucht Menschen, die verstehen, anstatt zu verurteilen und zu kämpfen.